بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir machen da weiter, wo wir inshallah aufgehört haben vor Ramadan, vor den Sommerferien. Weil wir haben letzte Woche Tawhid gemacht, aber heute machen wir wieder Fiqh, ganz normal abwechselnd. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben angefangen mit dem Kapitel über Al-Adhan und Al-Iqama, Ahkam Al-Adhan und Al-Iqama. Und wir haben geredet über die Eigenschaften, die ein Muadhin erfüllen muss, damit er Adhan machen darf. Und dann haben wir geredet über die Art und Weise, wie man den Adhan selbst macht. Das heißt, welche Worte man beim Adhan aufsagt. Und dann, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, wir haben gesagt, dass es insgesamt drei authentisch überlieferte Versionen des Adhan gibt. Und wir haben gesagt, von wem sie überliefert worden sind. Wir haben gesagt auch, wie diese Adhans aussehen, dann, wie diese Versionen dann zu machen sind. Und auch welche islamische Rechtsschule welchen Adhan übernommen hat. Und wir fassen nur kurz zusammen, welche Adhan-Versionen es gibt. Es gibt verschiedene Versionen des Adhan, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verschiedene Versionen beigebracht hat und alle sind uns alhamdulillah authentisch überliefert worden. Der eine Adhan ist der uns bekannte Adhan, den wir machen, der aus 15 Sätzen besteht. Und die 15 Sätze sind, wie wir letztes Mal aufgesagt haben, Allahu Akbar, Allahu Akbar, das sind zwei Sätze schon. Und man sagt die Sätze zusammenhängend. Und man achtet darauf, dass man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar mit einer Dhamma auf dem Ra und nicht Allahu Akbar, Allahu Akbar, wie manche Leute das machen. Also Allahu Akbar, Allahu Akbar, das sind zwei. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sind vier. Ashhadu an la ilaha illallah. Vielleicht, dass man darauf achtet, auf dem Ende, am Ende des Wortes Allah ist ein Ha. Also Ashhadu an la ilaha illallah. Ja. Manche Leute sagen illallah, das Ha haben sie einfach weggelassen. Ja. Das war der fünfte Satz. Ashhadu an la ilaha illallah ist der sechste Satz. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ist der siebte Satz. Und es heißt Ashhadu anna Muhammadan oder Muhammadan Rasulullah, wenn man es bindet. Man sagt Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah oder sowas. Das ist arabisch, grammatikalisch, tut das dem Ohr weh. Ja? Wie viel sind wir jetzt? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sind wir jetzt bei 8. Hayya ala salah mit ha. Das war der neunte. Hayya ala salah. Das war der zehnte. Und ein Ha am Ende. As-Salah. Wie ein deutsches Ha. As-Salah. Nicht As-Salat, weil das zweideutig ist, haben wir gesagt. Und nicht As-Salah, denn das ist die Rechtschaffenheit, ist was anderes. Und nichts anderes. Nur As-Salah mit Ha. Fertig. Das waren zehn. Dann Hayya ala al-Falah mit Ha. Das ist kein Ha, das ist ein Ha. Das ist der elfte Satz. Der zwölfte Satz. Hayya ala al-Falah. Wieder, das ist zum zweiten Mal. Nichts anderes als Falah sagen. Wenn man sagt Falah, da haben wir gesagt, es ist die Wüste. Okay? Und nichts anderes, gibt nichts anderes. Hayya ala al-Falah, das sind jetzt schon zwölf Sätze. Ne? Und dann Allahu Akbar, Allahu Akbar, das sind 14, 13 und 14. Und dann La ilaha illallah, das sind 15 Sätze. Das ist der bekannte Adhan, der auch genannt wird, der Adhan von Bilal. Wir fassen noch zusammen letztes Mal, weil eigentlich heute haben wir was ganz anderes vor, inshallah. Nicht was ganz anderes, aber wir wollen weitermachen. Das ist der erste Adhan. Der zweite Adhan, der uns überliefert worden ist, ist derselbe Adhan, wie ich gerade gesagt habe, außer, dass man eine Sache macht, die nennt man Tarji'. Tarji' bedeutet, dass man des Glaubensbekenntnis. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Zweimal aufsagt insgesamt. Einmal leise, einmal laut. Das heißt, ich sage, als wenn ich diese Version des Adhan mache, sage ich Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, und dann jetzt sage ich für mich leise, nicht ins Mikrofon rein, weil das ist wie wenn ich brüllen würde. Das mache ich nicht. Oder wie wenn ich laut sagen würde. Ich sage für mich leise. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und dann sage ich. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. So. Und dann mache ich den Adhan ganz normal zu Ende. Das heißt, wie viele Sätze sind es mehr geworden? Vier. Das sind 19 Sätze. Mehr nicht. Also. Das ist die zweite Version des Adhan. Die dritte Version des Adhan, haben wir gesagt, ist genau die gleiche wie gerade eben, nur dass man am Anfang sagt, man nicht viermal Allahu Akbar, sondern nur zweimal Allahu Akbar. Also Allahu Akbar, Allahu Akbar und dann Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah und so weiter und so fort, bis zum Ende. Das sind drei Versionen. Man soll allgemein, natürlich ist es gewünscht, dass man bei der Sunna, wenn es schon mehrere Versionen will, dass man mal die macht, mal jene macht, jede mal abwechselt. Aber wenn man Angst hat, dass die Leute das nicht kennen und dass sie darauf seltsam reagieren oder denken, dass es falsch ist, muss man aufpassen. Denn manche Leute, die wissen nicht, dass es mehr als eine Version gibt. Okay. Und aber trotzdem, wenn man davon ausgeht, dass die Leute inshallah das wissen, oder man sagt es kurz vorher, dann inshallah ist kein Problem, da kann man den Adhan auf verschiedene Versionen mal machen, damit die Leute auch wissen, was die Sunna ist. Ja? Dann, das sind die Versionen des Adhan, die wir gesagt haben. Aber wir haben eine Sache noch nicht erwähnt beim letzten Mal. Und zwar, wann sagt man As-salatu khayrun min an-naum? Weil das ist der Satz, den man zusätzlich beim Fajr-Gebet sagt, wie wir alle wissen, also beim Morgengebet. Salat al-Fajr. Und zwar sagt man dann, nachdem man Hayya ala al-Falah zum zweiten Mal gesagt hat, sagt man As-salatu khayrun min an-naum. Das heißt, man sagt Allah bei dem, ich sage den bekannten Adhan auf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah, Hayya ala al-Falah, As-salatu khayrun min an-naum, As-salatu khayrun min an-naum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Der Satz, As-salatu khayrun min an-naum, heißt, das Gebet ist besser als Schlafen. Oder das Gebet ist besser als das Schlafen. Sagt man zweimal auf. So, wann sagt man diesen As-salatu khayrun min an-naum? Wir wissen, beim Fajr-Gebet gibt es wie viele Adhans? Ja, jetzt sage ich, genau das ist das Problem. Gibt es zwei oder gibt es drei Adhans? Warum? Weil in den Hadithen ist manchmal der Iqama auch als Adhan bezeichnet worden. Ja? Deswegen kannst du sagen, drei Adhans gibt es. Oder du kannst sagen, zwei Adhans, wenn du meinst, die Iqama ist die dritte und gilt nicht als Adhan. Aber Adhan heißt einfach nur ein Ruf, eine Verkündung. Ja? Und natürlich kann man Iqama auch als einen Adhan bezeichnen. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Baina kulli adhanaini salah. Zwischen jeden beiden Adhans gibt es ein Gebet, was man verrichten darf. Gemeint ist, zwischen dem Adhan und der Iqama darf man bei jedem Salah, vor jedem Pflichtgebet, darf man ein freiwilliges Gebet machen. Okay, die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass dieser Satz, sagt man wann? Beim zweiten von den drei Adhans. Beim zweiten von den drei Adhans. Das heißt, der zweite ist der bekannte, den wir alle machen. In den Moscheen überall, heutzutage, überall machen wir den. Das ist der, wenn die Zeit eingetroffen ist. Wenn Fajr-Zeit eingetroffen ist, dann machen wir diesen Adhan. Bei diesem Adhan, die Mehrheit der Gelehrten hat gesagt, hier machen, sagen wir As-Salatu Khayrun Min An-Naum, As-Salatu Khayrun Min An-Naum. Die meisten Gelehrten. Manche Gelehrte haben gesagt, man sagt es beim allerersten Adhan. Der allererste Adhan ist wann? Der ist vor dem Fajr. Man soll es ungefähr im letzten Sechstel der Nacht machen. Was ist der Sinn des Adhans? Die Gelehrten sagen, damit derjenige, der schläft und Witr beten will, aufsteht. Und damit derjenige, der Sahur machen will, Sahur machen kann, falls er fasten will. Und damit derjenige, der die ganze Zeit schon betet, darauf vorbereitet wird, dass jetzt bald ist die Nacht zu Ende, also verrichte langsam den Witr-Gebet, damit du, weil das Witr-Gebet muss man verrichtet haben, bis die Fajr-Zeit eintrifft. Okay? So. Also, dieser erste Adhan wird meistens leider nicht praktiziert in den Ländern. Leider nicht. Alhamdulillah, in der Moschee in Mekka, in der Moschee in Medina, gibt es Adhan immer noch, Alhamdulillah. In Medina, ungefähr eine Stunde vor Fajr, hörst du diesen Adhan, den ersten Adhan von Fajr. Zu dem Zeitpunkt wird übrigens die Tür geöffnet von der Moschee. Weil die Moschee in Medina, die ist nachts, ab ungefähr, habe ich jetzt vergessen, ab 10 Uhr, 11 Uhr, irgendwann ist sie geschlossen. Und dann wird sie geöffnet, etwa eine Stunde vor dem Fajr-Gebet. Okay? Und da ist dieser Adhan, der erste Adhan. Dann ist noch kein Fajr, erst danach kommt ein zweiter Adhan vom Fajr, das ist der Fajr-Adhan, und danach gibt es die Iqama. Also insgesamt drei Adhans, oder sagst du zwei Adhans und eine Iqama. Und wenn du sagst zwei Adhans und eine Iqama, dann im zweiten Adhan sagen wir As-Salatu Khayyum Minan Nawm. Wenn du sagst, es sind drei Adhans, ja, dann sagst du es im zweiten Adhan. Tayyib. Warum sind sich die Gelehrten uneinig darüber, wann man diesen As-Salatu Khayyum Minan Nawm sagt? Ob man es im allerersten Adhan sagt oder in dem Adhan, in dem zweiten Adhan, wo die Zeit tatsächlich eingetroffen ist. Der Grund ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie heißt es, oder uns ist überliefert worden, As-Salatu Khayrun Minan Nawm fil Ula Minas Subh heißt es. Das heißt, er hat anbefohlen, dass man sagt, As-Salatu Khayrun Minan Nawm im ersten Adhan des Morgengebets. Im ersten Adhan des Morgengebets. Die Frage ist, was ist das erste jetzt? Ist es das erste von den dreien oder der erste von den beiden? Die Mehrheit hat verstanden, der erste von den beiden. Erste von den beiden Adhans, Adhan und die Iqama. Und nicht der erste von den dreien. Die Mehrheit. Ja? Und manche Hadith-Gelehrte und auch vielleicht Fuqaha haben sich auf die offenkundige Bedeutung des Hadiths gestützt. Das heißt, fil ula min as-subh, im ersten des Morgengebets, haben sie gesagt, also in dem ersten. Und sie haben gesagt, der Sinn dahinter, dass man as-salatu khayrun min an-nawm sagt, ist, dass der dass man nachts aufsteht und beten soll. Ja? Und sie haben gesagt, normalerweise, wenn gesagt wird, zu beten ist besser als zu schlafen, dann wird damit nicht gemeint sein, Fardgebet. Weil du musst beten. Da reicht es nicht zu sagen, das Beten ist besser als zu schlafen, sondern du musst ja beten, komm zum Gebet. Würde eher passen, sagen sie. Aber nach der Ansicht der Mehrheit widerspricht das nicht. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Jum'a, sagte er subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ. Das heißt, dies ist besser für euch. Was ist besser für euch? Das ist besser für euch, dass ihr die Tijara am Jum'a unterlässt und zum Salat Al-Jum'a geht, zum Freitagsgebet geht. Allah sagte, das ist besser für euch. إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Wenn ihr es nur wüsstet, das ist besser für euch. Heißt es jetzt, dass Salat al-Jum'a keine Pflicht ist? Nein. Das heißt, obwohl Allah sagte, das Freitagsgebet ist besser für euch, ja, trotzdem ist das Freitagsgebet Fard, eine Pflicht. Ja. Warum? Ich wiederhole noch einmal. Normalerweise der Ausdruck Khairun, besser als das, wenn man sagt, das eine ist besser als das andere, versteht man nicht unbedingt darunter, dass es eine Pflicht ist. Aber aus dem Koran haben wir einen Beweis, dass obwohl Salat al-Jum'a ist eine Pflicht und trotzdem sagt, es ist besser als Handel zu treiben. Ja? Und Handel zu treiben, in dem Fall ist sogar verboten. Und nach manchen Gelehrten, wenn du Handel treibst, obwohl Adhan von Jum'a schon getönt hat, ja, dann ist dein Handel ungültig. Wenn du danach kaufst und verkaufst, dein Handel ist ungültig. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat den Handel zu dieser Zeit verboten. Okay? Wie dem auch sei, der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, ist bei An-Nasa'i und bei Abu Dawud. Al-Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sagt, der Hadith ist sahih. Aber offensichtlich bezieht es sich auf den ersten Adhan von den beiden. Das heißt, von Adhan und Iqama. Beim ersten Adhan sagt man, As-Salatu Khayrun Minan Nawm, As-Salatu Khayrun Nawm. Der Beweis dafür ist, dass, also ich weiß nicht, ob ich das klar ausgedrückt habe. Die Problematik ist was? Der Hadith sagt, im ersten Adhan sollst du As-Salatu Khayrun Minan Nawm sagen. Okay? Aber das Problem ist, dass für die Iqama verwendet man manchmal auch das Wort Adhan. Okay? Die Frage ist jetzt, das erste von was? Von den beiden oder von den dreien? Okay? Wir haben aber in der Scharia öfter überliefert bekommen, dass der Prophet oder jemand anderes die Iqama auch als Adhan bezeichnet. Die Iqama auch als Adhan bezeichnet. Wie gesagt, in dem Hadith, wo der Prophet sagte, zwischen jedem Adhan und dem anderen gibt es ein freiwilliges Gebet. Und gemeint ist hier mit Adhan und Iqama, ist damit gemeint. Okay? Des Weiteren heißt es überliefert bei Al-Bukhari, rahimahullah, Zad Uthman al-Adhan al-Thalith fi Salat al-Jumu'ah. Uthman, radiallahu anhu, ist derjenige, der den dritten Adhan am Freitag hinzugefügt hat. Und welchen Adhan ist das? Und zwar wissen wir, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es nur einen Adhan und eine Iqama. Sobald er sallallahu alaihi wasallam auf den Minbar aufgestiegen ist, hat dann Bilal radiallahu anhu Adhan gemacht. Und danach hat der Prophet seine Khutbah gehalten. Kurz, man sagt etwa 5 Minuten. Und danach hat er sein Gebet verrichtet, viel länger als die Khutbah. Und danach hat er, natürlich, und vorher war natürlich die Iqama vor dem Gebet, darum geht es ja. So. Aber als Uthman radiallahu anhu Khalifa war, hat er einen neuen Adhan eingeführt. Und zwar den Adhan, dass die Leute zur Moschee kommen sollen. In Mekka wird Adhan gemacht, sobald die Zeit eintrifft. In manchen anderen Städten wird er gemacht, noch bevor die Zeit eintrifft, damit die Leute kommen. Kommt natürlich darauf an, wann der Imam kommt. Wenn der Imam sofort kommt, nachdem die Zeit eintrifft, dann macht es Sinn, dass man den ersten Adhan vorher macht. Das Problem ist, manche Leute, die denken dann, wenn sie den Adhan hören, dass der Dhuhr-Zeit schon eingetroffen ist. Und dann, wer denkt, dass er schon beten darf? Die Frauen. Die Frauen denken, dass sie schon beten dürfen. Sagen wir, der Kranke auch? Nein, der Kranke nicht. Weil der Kranke darf erst beten, wenn er davon ausgeht, dass er dieses Gebet nicht verrichten kann. Also es kommt drauf an. Also wenn du überzeugt bist, dass du dieses Gebet nicht verrichten kannst mit der Gemeinschaft, dann verrichtest du dein Gebet zu Hause, sobald die Zeit eingetroffen ist. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du trotzdem noch zur Moschee kommen kannst, musst du warten, bis die Gemeinschaft gebetet hat. Ja, sonst darfst du vorher nicht dein Gebet verrichten. Tayyib. Das ist die Thematik über As-Salatu Khairun Minan Nawm. Zusammengefasst, man sagt es einfach in dem Adhan, wenn die Zeit eingetroffen ist. Eine wichtige Sache, liebe Geschwister, man darf bei diesem Adhan nichts hinzufügen. Man darf weder etwas vor dem Adhan sagen, noch nach dem Adhan sagen, noch irgendein Dua laut sprechen, noch irgendetwas, irgendetwas. Der Prophet hat einen Sahabi geholt und hat ihm beigebracht, diesen Adhan zu sprechen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah und so weiter und so fort. Ja? Er hat es ihm so beigebracht. Er hat nicht danach gesagt, wie heißt es, wir wissen, es gibt einen Dua nach dem Adhan. Es gibt einen Dua nach dem Adhan, da kommen wir gleich darauf. Aber diesen Dua sagt man nicht laut und schon gar nicht in der Gemeinschaft, sondern diesen Dua sagt jeder für sich leise und das war's. Keiner hört den anderen. Ja? Und nicht ins Mikrofon sagen. Weil wenn du ins Mikrofon sagst, ist es wie wenn du es laut rufen würdest. Deswegen haben wir das Mikrofon dahin gemacht. Ja? Damit es die Leute alle erreicht. Also, denn etwas hinzuzufügen beim Adhan oder etwas wegzunehmen oder vorher zu sagen oder danach zu sagen, gehört zu Al-Bid'a Al-Muhtatha. Das heißt zu den verbotenen Neuerungen. Ja? Weil es ist ein Gottesdienst, der so vorgegeben worden ist und darfst ihn nicht irgendwie etwas daran ändern. Egal was es ist. Und wenn es nur ist, das Sallallahu ala Muhammad laut zu sagen. Ja? Weil das ist nicht Teil des Adhan und das ist nicht die Aufgabe des Muadzin. Was soll man sagen nach dem Adhan? Man spricht als erstes den Segen des Großen über den Propheten Sallallahu alaihi wasallam auf. Am besten, man sagt As-Salat al-Ibrahimiyya. Das ist das Vollständigste. Als der Prophet Sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, wie sollen wir den Segensgruß, also As-Salah, über dich aussprechen? Sagte er, Qulu, sprecht, und dann hat er ihm den Adhan, die Salat al-Ibrahimiyya aufgesagt. Das ist das bekannte Salah, was wir im zweiten Tashahhud sagen, am Ende des Gebetes. Davon gibt es mehrere Versionen, Alhamdulillah, mehrere authentische Versionen. Eine davon bei Al-Bukhari lautet, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Das ist eine von mehreren Versionen, kann man nachschlagen in Sifat Salat al-Nabi صلى الله عليه وسلم von Sheikh al-Albani rahimahullah, hat er mehrere Versionen darin erwähnt, die authentisch sind. Das ist eine. Das sagt man auf und dann sagt man اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته. So. Und der Zusatz إنك لا تخلف الميعاد, darüber gibt es zwei Ansichten unter den Ulama. Manche haben gesagt, dieser Zusatz ist sahih und manche haben gesagt, dieser Zusatz ist schad. Schad ist eine, bedeutet in diesem Fall einfach nicht authentisch. Ja? Gemeint ist damit, die meisten Hadithe, die authentischen meisten Hadithe, haben nicht diesen Zusatz Innaka la tukhliful mi'ad erwähnt. Und deswegen gibt ein Grundsatz, wenn zwei authentische Hadithe sind und der eine ist authentischer als der andere und sie lassen sich nicht voneinander vereinbaren, widersprechen sich, dann ist der weniger authentisch ist, obwohl er eigentlich, die Kette ist sahih, sagen wir, sie ist shadh und ist eine Form von Ta'if Hadith, Form von schwachen Hadith. Andere Gelehrte haben gesagt, nein, hier, die haben einfach etwas mehr überliefert als die anderen. Nehmen wir trotzdem an. Warum nicht? Okay, so sagen, so argumentieren sie. Und das ist eine Sache, die geht den Hadith-Gelehrten etwas an. Okay? Und deswegen, manche Gelehrte sind der Ansicht, wie Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, dass dieser Zusatz authentisch ist. Man darf sagen, in der Kalatu khulif mi'ad am Ende. Und andere haben gesagt, man sagt den Zusatz nicht. Wir haben, alhamdulillah, die freie Wahl, weil wir sind nicht gezwungen, einem bestimmten Gelehrten in einer Ansicht zu folgen, indem es durchaus Ikhtilaf gibt, alhamdulillah. Okay. Richtiger ist, dass man jetzt, wenn man den Adhan hört, was sagt man als Hörender? Man spricht das, was der Muadhin selbst sagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ihr den Adhan hört, dann spricht das Gleiche, was der Muadhin sagt. Dieser Hadith ist allgemein. Wir haben einen anderen Hadith auch überliefert bekommen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn wir hören, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Hayya ala falah, dann sollen wir sagen, was sollen wir sagen? La hawla wa la quwwata illa billah. Was heißt La hawla wa la quwwata illa billah? Oder besser gesagt, was heißt Hayya ala salah? Hayya ala salah kommt auf zum Gebet. Kommt zum Gebet. Hayya ala falah kommt zum Heil oder zum Erfolg. Ja? Und wenn ich sage, La hawla wa la quwwata illa billah, gemeint ist, es gibt keine Kraft und keine Zustandsänderung außer durch Allah. Gemeint ist, wir haben keine Kraft dafür, dass wir an einem Gottesdienst festhalten oder dass wir Allah gehorchen, außer durch Allah, wenn er uns die Kraft dafür gibt. Und wir haben nicht die Möglichkeit, unseren Zustand zu ändern, das heißt von Sünden zur Gehorsamkeit umzuändern, das heißt oder Tauba zu machen oder unseren Zustand zu verbessern, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns dabei hilft. Das ist gemeint mit La hawla wa la quwwata illa billah. Und die Hadithe widersprechen sich nicht. Der eine sagt, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ, spricht das Gleiche, was der Muadhin sagt. Du sagst einfach das Gleiche, was der Muadhin sagt. Er sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann sagst du auch Allahu Akbar, Allahu Akbar. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, du sagst auch أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Er sagt, Hayya ala salah, sagst du, la hawla wa quwwata illa billah. Hayya ala falah, sagst du auch, la hawla wa quwwata illa billah. Und so weiter und so fort, bis zum Ende. Und offensichtlich, bei As-Salatu khayrun minhum, sagst du auch As-Salatu khayrun minhum, einfach nach, was der Muadhin auch gesagt hat. طيب. So viel zum Adhan. Und ich gucke auf die Uhr, weil wir haben so ungefähr ausgemacht, dass wir ungefähr 3/4 Stunde machen. Alhamdulillah, wir haben die Hälfte. So viel zum Adhan. Gehen wir. Noch eine kleine Sache, der Muadhin selbst offensichtlich sagt nichts nach. Das heißt, der Muadhin sagt nicht zweimal, was er sagt. Also nicht, dass man auf die Idee kommt und sagt, der Muadhin sagt Allahu Akbar, Allah macht Adhan, und dann sagt er zu sich selbst noch Allahu Akbar, Allah spricht sich selbst nach. So haben wir nicht überliefert bekommen, das ist offensichtlich nicht das, was der Hadith sagt, spricht das Gleiche, was der Muadhin sagt. Er hat nicht zum Muadhin gesagt, sprich du das Gleiche, was du selbst sagst. طيب. Offensichtlich sagt der Muadhin nicht dasselbe, was er selbst sagt. Okay, darf man Adhan machen durch Aufzeichnungen? Nein. Das heißt also Kassettenrekorder, Play machen und dann hat man, spricht man, macht man CD aus mit dem schönen Adhan aus Mekka oder Medina, macht man Mikrofon und dann hört man überall. Nee, das geht überhaupt nicht. Das geht aus, nicht. Das geht überhaupt nicht. Weil sobald eine Gebetszeit eingetroffen ist, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von den Muslimen, dass jemand Adhan macht. Okay, ist eine Ibadah. Und wenn du Play machst, da hat keiner diese Ibadah gemacht. Keiner hat Adhan gemacht. Du kannst nicht sagen, jemand hat Adhan gemacht. Niemand hat Adhan gemacht. Du hast was abspielen lassen. Ja? Das heißt, die Ibadah wurde nicht durchgeführt. Die Ibadah wurde nicht durchgeführt. Wallahu a'lam. Insofern, das geht natürlich nicht. Sonst könnte man demnächst auch einen Roboter machen, der Imam ist. Betet uns vor. Der macht dann auch keine Fehler mehr. Und der macht genauso lang, wie wir uns wünschen. Stimmt's? Und das Problem ist nur, wenn die Batterie ausgeht oder wenn Stromausfall oder so, dann bleiben wir im Rukur die ganze Zeit, ja? Bis Strom wieder zurück. Solarzellen, ja, das ist in Deutschland problematisch. Okay, so viel zum Adhan. Gehen wir zur Iqama. Die Iqama macht man gewöhnlicherweise etwas schneller als den Adhan. Denn es geht jetzt nicht mehr darum, die Leute zum Gebet zu rufen, sondern es geht darum, jetzt den Leuten zu sagen, unser Gebet fängt jetzt gleich an. Wichtig ist hierbei, was zum Adab dazugehört und was einfach eine Selbstverständlichkeit ist und was leider nicht eingehalten wird, ist, dass die Iqama erst gemacht wird, mindestens zwei Voraussetzungen. Erstens, der Imam ist da. Wenn du weißt, es gibt einen Imam, dann, und du weißt auch, du gehst davon aus, er wird auch kommen, ja, es sei denn, er sagt den Leuten, ich komme nicht, oder man weiß, er ist auf einer Reise und hat gesagt, ich komme vielleicht spät oder sowas anderes. Aber sobald wir wissen, der Imam ist da, darf kein Gebet stattfinden, außer sobald er es erlaubt. Er ist der Muadzin, der ist der Imam der Moschee. Tayyib. Manche Gelehrte haben gesagt, wenn du dein Gebet verrichtest, bevor der Imam gekommen ist, obwohl er eigentlich kommen wird, und du berichtest einfach vorher, ja, dein Gebet ist ungültig. Warum haben sie das gesagt? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, وَلَا يَؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. Niemand darf einem anderen Imam sein in dem, sag mal, in dem Bereich desjenigen, der Imam machen muss. Also wenn ich zum Beispiel in einem Haus bin, dann ist, wer ist der Besitzer dieses Hauses? Der Hausbesitzer. Wenn er Muslim ist, hat er Vorrang. Auch wenn du den Koran besser auswendig kannst und besser lesen kannst. Der Hausbesitzer hat Vorrang. Wer ist der Chef der Moschee? Der Imam. Und die Ansicht zu sagen, dass das Gebet ungültig ist, ist sehr stark. Ist sehr stark, weil das Verbot geht auf das Gebet selbst zurück. Das Gebot geht auf das Gebet selbst zurück. Und wenn du sagst, es geht nicht auf das Gebet selbst zurück, sondern nur auf die Tatsache, dass der Imam nicht vorbetet, dann würdest du sagen, dass dein Gebet gültig ist. Auf jeden Fall ist die Sache gefährlich. Wenn der Imam da ist, nicht vor Adhan machen. Zweitens, erst Adhan machen, wenn der Imam die Erlaubnis gibt. Also nicht einfach, der Imam sitzt in der Moschee und jemand hat das Gefühl, wir wollen langsam beten und macht dann einfach Allahu Akbar, Allahu Akbar, Takbir und fängt an das Gebet. Das ist einfach, mindestens was man sagt, ist unverschämt. Das ist unverschämt einfach also gegenüber dem Imam. Wenn es einen Imam gibt und ist anwesend, erstmal wenigstens fragen, können wir beten oder dürfen wir beten, weil manche Leute haben es eilig, zum Beispiel sowas. Ja. Aber auf keinen Fall einfach Iqama machen und die Sache ist erledigt. Das geht überhaupt nicht. Tayyib. Dann, dass natürlich der, was wir heute noch überreden wollten, falls wir noch dazu kommen, ist die Gebetszeiten. Das heißt, dass der Muadhin darf nur Adhan machen, wenn die Gebetszeit schon eingetreten ist. Das ist selbstverständlich. Außer bei welchem Gebet? Bei Sonnenfinsternis und Mondfest gibt es keinen Adhan. Bei Fajr, der Muadhin soll vorher machen, einen Adhan und nachher nochmal einen Adhan machen. Denn der zweite Adhan ist wichtiger. Der zweite Adhan ist, dass die Zeit eingetroffen ist. Nicht, dass Leute dann beten, obwohl die Fajr-Zeit noch gar nicht eingetroffen ist. Okay. Tayyib. Jetzt, die Iqama haben wir noch nicht gesagt. Die Iqama. Die Iqama gibt es auch mehr als eine Version, die überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich sage über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann kann es sein, dass es direkt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist. Oder, dass ein Sahabi zum Beispiel diesen Adhan machte zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in seiner Anwesenheit. Das heißt, angenommen, Bilal sagt uns, ich pflegte zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam so und so die Iqama zu machen oder den Adhan zu machen, dann gilt das für uns, als hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihm beigebracht. Weil eine Sache, die in seiner Anwesenheit gemacht wird, Gottesdienst, worüber er nicht sich beklagt oder mit dem er zufrieden ist, ja, und was er akzeptiert, anerkennt und billigt, ja, das heißt, es ist ein Gottesdienst, der akzeptiert wird, zweifellos. Denn es ist die Zeit der Offenbarung. Wenn er es nicht in diesem Zeitpunkt sagt, dann wann soll er es dann sonst sagen? Die eine Version ist die bekannte Version, die wir heutzutage in den meisten bei den muslimischen Ländern oder bei den meisten Muslimen machen, wallahu a'lam, ist der Adhan, den Abu Dawud rahimahullah in einem Sahih Hadith überliefert hat, und das hat der Madhab von Imam Ahmad angenommen, für sich zu eigen gemacht. Und das ist übrigens eine Sache, guck mal, die Imame, die haben teilweise sehr wohl gewusst, dass es mehr als einen Adhan gibt, wenn sie nicht alle, vielleicht haben sie alle sogar gewusst, ich kann es nicht behaupten, vielleicht haben sie alle gewusst, dass es mehrere Adhans gibt. Warum hat dann Imam Ahmad, rahimahullah, der mit Sicherheit mehr als nur diesen einen Adhan kennt? Denn sein Lehrer war unter anderem Imam al-Shafi'i, rahimahullah. Und er hat, Imam al-Shafi'i, wie wir gleich sehen werden, hat in diesem Fall den gleichen Adhan, die gleiche Iqama. Aber hat einen anderen Adhan. hat einen anderen Adhan, Imam Shafi'i hat einen anderen Adhan in seinem Madhab aufgenommen als Imam Ahmad. Das haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, Alhamdulillah. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben einfach gesagt, wir nehmen für uns diesen Hadith zu eigen. Für uns in unserem Madhab, wir machen diesen Adhan. Das heißt, auch wenn es, was ich damit sagen will, ist, sie haben das nicht genommen, weil es zum Beispiel richtiger ist, nach ihrer Meinung, oder weil sie die Leuten von den Leuten nur verlangen wollen, diesen einen bestimmten Adhan oder diese eine bestimmte Iqama zu machen. Nein, sie haben sich einfach dafür entschieden. Alle sind erlaubt, wir nehmen diesen. Fertig. Keiner verlangt von dir, andere zu nehmen. Das gleiche gilt für die koranischen Lesarten. Du hast die Möglichkeit, der Prophet hat uns beigebracht, mehrere Arten zu lesen im Koran. Ja? Möchtest du lesen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kannst du. Möchtest du lesen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, darfst du auch. Beides richtig. Ja? Kannst du beides aussuchen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das heißt nicht, dass eine richtig ist, andere ist falsch, nur weil du dich daran gewöhnt hast oder weil du es dir zu eigen gemacht hast. طيب. Der bekannte Iqama ist die folgende. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala al-salah. Hayya ala al-falah. Qad qamat al-salah. Qad qamat al-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Das ist der bekannte Iqama, die von Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu arda. Und das hat der Imam Ahmad zu eigen gemacht, Imam Shafi'i und Imam Malik rahimahullah, außer dass Imam Malik nicht in seinem Madhab nicht zweimal Qad Qamat al-Salah sagt, sondern nur einmal Qad Qamat al-Salah sagt. Und dafür habe ich bis jetzt keinen Hadith gefunden, der darauf klar hinweist wie bei den anderen. Wenn jemand davon einen Hadith findet, soll er mir bitte darüber Bescheid sagen, inshallah. Aber ich habe davon nichts gefunden. Tayyib. Die zweite Iqama ist die Iqama, die Imam Abu Hanifa rahimahullah in seinen Madhab aufgenommen hat. Und das ist genau das gleiche wie der Adhan von Bilal, außer dass man Qad Qamat al-Salah sagt. Also zweimal Qad Qamat al-Salah. Das heißt also bei ihm, die Iqama geht so: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Und das ist genau die Iqama, die man findet bei den hanafitischen Geschwistern in den türkischen Moscheen, findet man dies, und auch in den bosnischen Moscheen findet man dies in Deutschland, dass sie diesen Adhan, diese Iqama zu eigen genommen haben. Und das ist der Hadith, der ist auch sahih bei Tirmidhi, An-Nasai und bei Ibn Majah und bei Abu Dawud, wie man sagt, Ashab al-Sunan, bei allen Sunan-Büchern überliefert worden. طيب, so viel zum Adhan und so viel zu Iqama. Wir haben gesagt, was man nach dem Adhan zu sagen hat. Eine kleine Sache: Sobald man Adhan hört in einer Moschee ist, darf man die Moschee nicht mehr verlassen. Sobald man einen Adhan gehört hat in einer Moschee, man gerufen worden ist von diesem Muadzin, darf man die Moschee nicht mehr verlassen. Abu Huraira radiallahu anhu hat uns mitgeteilt, dass wer das macht, faqad asa Abu al-Qasim. Das heißt, er hat sich Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam gegenüber ungehorsam verhalten. Wer so etwas macht, also er hat etwas Verbotenes getan. Die einzige Sache ist, wenn man rausgeht, weil man wieder mit der Absicht wieder zurückzukehren. Aber zum Beispiel geht man raus, um Wudu zu nehmen, die Gebetswaschung zu verrichten oder irgendwas. Hauptsache, man hat vor, wieder zum Gebet auf jeden Fall da zu sein. Ja, das ist die einzige Sache. Ansonsten zu sagen, ich gehe bei einer anderen Moschee beten, nachdem man die Moschee noch nicht verlassen hatte und Adhan getönt war, ertönt ist, dann darf man die Moschee nicht mehr verlassen. Das ist eine wichtige Sache. طيب. Jetzt gibt es eine Sache. Und zwar, wir haben erwähnt, ich wiederhole es nochmal, wenn man Muadhin ist, wenn man Adhan macht, soll man rein sein, Tahir. Das ist Mustahab. Das ist keine Pflicht. Man kann auch, wenn man unrein ist, Adhan machen, Iqama machen. Ich sage unrein, die kleine Unreinheit. Al-Tahara, Al-Sughra, ich meine die kleine Unreinheit, wenn man Al-Hadath, Al-Asghar, die kleine Unreinheit. Da darf man Adhan machen, Iqama wird man nicht machen. Wird man wenn man dir beten, ne? Aber die große Unreinheit, da macht man kein Adhan. Warum nicht? Weil man nicht, man Junub ist, in die Moschee geht. Nach der Ansicht der Mehrheit der Ulama, und das ist zweifellos die richtigere Ansicht, darf ein Mann, der oder eine Frau, die Junub ist, und auch eine Frau, die Ha'id ist, das heißt ihre Menstruation hat, darf sich nicht in der Moschee aufhalten. Das ist die Mehrheit der Ulama, sagt das. Ja? Und dafür gibt es klare Hadithe, Hadith von Aisha und andere Hadithe, die dies eindeutig verbieten. Und auch den Junub. Aber der Junub, haben wir gesagt, darf in einem Fall darf in der Moschee sein. Und zwar, wenn er Wudu gemacht hat. Der Junub alleine, wenn er Wudu gemacht hat, Gebetswäsche gemacht hat, dann darf er sich in der Moschee aufhalten, ganz normal. Die Ha'id niemals. Ja? Außer, wenn man Ha'id ist, darf man als Frau, darf man durch die Moschee durchgehen, wenn man etwas holen will. Oder etwas in die Moschee reingehen, wenn man etwas holen will. Und Junub auch, darf kurz reingehen, etwas holen. Ja? Aber aufhalten in der Moschee darf Ha'id niemals und der Junub nur, wenn er ein Wudu gemacht hat. Tayyib. Wir finden, manche Leute, manche Imame, sie sagen Allahu Akbar, sobald der Muadzin sagt, Qad qamat as-salah. Hat er bestimmt schon gesehen. Der Muadzin sagt, Qad qamat as-salah, er sagt schon Allahu Akbar. Nee. Das haben sie entnommen aus der Tatsache, dass Bilal radiallahu anhu arda, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, also wenn er gesagt hat, er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, La tasbiqni bi amin. La tasbiqni bi amin. Das heißt, sag nicht Amin, bis ich da bin. Sag nicht Amin, bis ich da bin. Was heißt das? Amin, Amin, weil man nach der Fatiha sagt man Amin. Ja? Und sie haben gesagt, das weist darauf hin, dass Bilal draußen Iqama gemacht hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam innen offensichtlich angefangen hat zu beten. Okay. Natürlich, die Mehrheit sagt, der Hadith weist vielleicht darauf hin, aber er ist nicht eindeutig. Warum? Weil es steht nicht eindeutig im Hadith drin, der Prophet, dass er gesagt hat, Allahu Akbar, während er Qad Qamat as-Salah sagt. Ja? Sondern offensichtlich kam Bilal immer, weil er draußen war, Iqama gesagt hat, oder den Leuten laut gesagt hat, etwas später dann rein. Und das Gebet hat schon angefangen. Ja? Auf jeden Fall, wie heißt es, gibt es keinen Beweis dafür, dass man genau Allahu Akbar als Imam sagt, wenn der Muadhin Qad Qamat as-Salah sagt. Was heißt Qad Qamat as-Salah? Das heißt, das Gebet hat schon begonnen. So heißt es. Sie haben gesagt, okay, wenn das Gebet schon begonnen hat, dann natürlich hat es schon vorher begonnen. Okay? Und es kann ja nicht sein, dass man sagt, das Gebet hat begonnen und man sagt noch Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, und dann beginnt man es erst. Sagen Sie. Okay? Aber offensichtlich ist damit nicht gemeint, das Gebet hat tatsächlich schon begonnen, sondern das Gebet wird jetzt gleich beginnen. Das Gebet wird jetzt gleich beginnen. Es ist genauso wie man, wenn man Fasten brechen will, sagt man, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Das ist ein Dua, man spricht. Ja? ذهب الظمأ heißt, der Durst ist schon weggegangen. Der Durst. Du hast noch nicht mal getrunken. Vielleicht hast du Datteln gegessen. Du isst Datteln, stimmt? Du passt da geht der Durst nicht weg davon, okay? Und da sagst du auch, وابتلت العروق, das heißt, die Adern sind schon feucht geworden. Die Adern sind noch nicht feucht geworden, du hast noch nicht mal angefangen. Okay? Gemeint ist jetzt gleich. Jetzt gleich. Und ثبت الأجر إن شاء الله heißt, und die Belohnung steht inshallah fest. Inshallah, weil wir haben für Allah gefastet. Ja? Und die steht erst fest, wenn du natürlich dein Fasten gebrochen hast. Wallahu a'lam. Ja? Auf jeden Fall, das ist eine Sache, auf die hinzuweisen ist. Man weiß, warum manche Leute das machen. Auf jeden Fall, so wissen wir, wie wir solche Hadithe kennen und solche Beweise kennen, brauchen wir nicht jemanden übel nehmen, wenn er Allahu Akbar sagt, wenn der Muadzin schon Qad Qamat as-Salah sagt. Das heißt, wir wissen, auf was sie sich stützen, welchen Beweis sie dafür haben. Auch wenn wir nicht unbedingt davon überzeugt sind, dass es die richtigere ist, aber wir wissen, woher es kommt. Ja? Wir wissen, woher es kommt und wissen, dass die Leute das nicht einfach von irgendwoher nehmen, sondern sie haben ihren Beweis dafür und ihren Hinweis dafür. Tayyib. Der Hadith, dass derjenige, der Adhan macht, auch Iqama machen muss, ist schwach. Der Hadith, dass derjenige, der Adhan macht, auch Iqama machen muss, ist schwach. Aber derjenige, der Adhan macht, er soll auch Iqama machen. So war es offensichtlich zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So hat Bilal immer, wenn er Adhan gemacht hat, auch Iqama gemacht. So soll man es machen. Macht man es anders, ist nicht verboten, aber es ist, wie man auf Arabisch schön sagt, Khilaf al-Aula. Das heißt, man soll es nicht machen. Man soll es nicht machen. Weil es sind zwei verschiedene Gottesdienste. die unabhängig voneinander sind. Tayyib. Jetzt eine wichtige Sache. Wie ist es mit dem Al-Lahn? Al-Lahn bei Adhan. Al-Lahn bei Adhan, es gibt zwei Arten von Lahn. Lahn auf Arabisch bedeutet manchmal das Fehler machen. Fehler. Der Lahn ist der Fehler. Beim Tajweed, beim Koran lesen, wenn dir sagen, jemand sagt, das ist ein großer Lahn oder ein offenkundiger Lahn oder ein verborgener Lahn oder nicht offenkundiger Lahn, dann meint er damit Fehler beim Lesen. Wenn ich sage, Sirat al-Ladina an'amtu alayhim, dann habe ich einen großen Lachen gemacht. Ich habe ein Fatha, aus einer Fatha habe ich ein Dhamma gemacht. Anstatt an'amta habe ich an'amtu gesagt. Das ist ein großer Lachen. Okay? Ein großer Fehler. Ein Tajweed. Das ist eine Einteilung, Definitionssache. Aber Lachen kann auch bedeuten, singen. Die schöne Melodie. Die schöne Melodie. Aywa. Und wenn wir jetzt von den beiden Themen reden, wir kurz. Reden wir über das Fehler machen, sobald man einen Buchstaben verändert oder einen Buchstaben hinzufügt oder einen Buchstaben wegnimmt oder eine Haraka, ein Vokal ändert, das ist Haram. Ja? Einen Buchstaben hinzufügen, einen Buchstaben zu verändern, einen Buchstaben wegzunehmen, ja? Oder irgendein Vokal ändert, aus Fatha, Kasra oder Dhamma machen oder sonst was, das ist Haram. Also wer absichtlich sagt, irgendetwas, ich weiß nicht, was man alles sagt. Adhan muss man lernen, Leute. Adhan ist ein Ibadah, muss man lernen. Es gibt Sachen, ich kann nicht sagen, Al-Salatu. Es heißt As-Salatu. Es hört sich brutal an für die Ohren, wenn man sagt Al-Salatu. Das ist arabisch falsch. Okay? Man muss sagen As-Salatu. Ja? Und auch viele andere Sachen. Ich bitte jeden, bevor er nicht überzeugt ist davon, dass er Adhan machen kann, Iqam machen kann, dass er wenigstens einmal jemanden fragt, der es weiß. Vorsagen, korrigieren. Wenn du nicht kannst, ja, barakallahu fik, sag jemand anderes Adhan machen. Wo ist das Problem? Ist keine große Sache. Ja? Ist eine Ibadah, genauso wie wir nicht irgendjemanden Imam machen lassen, jeden Hund und Kunz. Ja? Wollen wir auch nicht, dass irgendjemand ihre Adhan macht. Wir wollen, dass jemand Adhan macht, der Adhan machen kann. Ja? Egal, ist er Araber, nicht Araber, das spielt keine Rolle. Aber jemand, der es macht, muss es richtig machen können. Das ist alles. Ja? Weil es eine Ibadah ist, ein Gottesdienst. Und besonders da, zum Beispiel in unseren Ländern, in Saudi-Arabien zum Beispiel, leider, leider, leider, sehr oft machen Leute Adhan, die überhaupt keinen Adhan machen können. Das ist war ich in einer Moschee, da hat der Adhan einen Adhan gemacht. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er will uns auf den Arm nehmen. Wie er den Adhan gemacht hat. Eine Katastrophe war das. Eine Katastrophe. Ich habe mich auch beschwert, aber Allah musta'an. Nicht alles, nicht jede Beschwerde ist erfolgreich. Nein, war kein Araber. War kein Araber. Die Araber machen andere schöne Sachen. Die Araber, sie bringen ihre Dialekte manchmal in den Adhan rein. Zum Beispiel bei uns habe ich mal jemanden gehört, bei uns in Dialekt, in Saudi-Arabien, in manchen Dialekten oder in allen, Allah alam, sagt man, macht man anstatt dem Qa, macht man ein Ga. Qa macht man zum Ga. Die Jemeniten auch. Und dann habe ich mal jemanden gehört, hat gesagt, Gad gamat as-salah, Gad gamat as-salah. Okay? Und das ist Katastrophe, wie sich das anhört. Ja? Aber zu sagen, Hayya ala al-Falah, ist noch schlimmer. Zu sagen, Hayya ala al-Falah mit H, ist noch schlimmer. Ich sage, kommt zur Wüste. Ist schlimmer. Weil Gad Gamed Salah, das hat nichts an der Sprache geändert. Die Bedeutung ist gleich geblieben. Ja? Aber hat es anders ausgesprochen, in seinem Dialekt. Im schlimmsten Fall kannst du sagen, ja, ist ein anderer Dialekt, großes Problem. Bedeutung ändert sich nicht. Tayyib. Dann die zweite Sache ist, Al-Lahn haben wir gesagt, kann auch bedeuten, dass man was macht, dass man singt beim Adhan, einen Gesang draus macht. Und darüber haben Imam Malik, rahimahullah, und Imam Shafi'i ausdrücklich gesagt, dass das Makruh ist. Weil der Adhan ist kein Gesang. Der Adhan ist ein Adhan, das heißt, der Adhan ist ein Ruf. Adhan ist ganz einfach. Ich sage, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ich rufe die Leute zum Gebet. Mach dir bewusst, dass jeder, der dich hört, für dich bezeugen wird am Tag der Auferstehung, dass du Adhan gemacht hast. Und mach dir bewusst, dass es ein Ruf ist. Du willst die Leute zum Gebet rufen. Du möchtest nicht einen Gesang machen für die Leute. Ja? Die Leute heutzutage, sie haben viele Melodien entwickelt für den Adhan. Das ist bekannt. Ja? Und der eine mag besonders Medina nachmachen, der andere mag Makka nachmachen. Welcher Adhan ist schöner und sowas. Ja? Ich sage nur, dass Imam Malik, Imam Shafi'i, die sind alle uns bekannt. Ja? Sie haben ausdrücklich gesagt, dass das Makruh ist, dass man das nicht machen soll. Also verabscheut heißt das. Heißt, Allah mag es nicht. Du denkst, Allah mag es, weil du machst es ja, ne? Aber Allah mag es nicht, sagen sie. Ne? Und daran haben wir uns zu halten, weil wir haben nicht überliefert bekommen, dass sie es so gemacht haben. Wir haben nicht überliefert bekommen, dass Bilal es so gemacht hat, Abu Mahdura so gemacht hat, Abdullah ibn Zayd so gemacht, müssen wir nicht, dass sie es gemacht haben. Aber wenn das Mekka Medina macht. Ah ja, das ist ein Beweis, stimmt's? Das ist der gleiche Grund, warum in manchen Moscheen die Leute vorne beten und der Muezzin betet ganz alleine irgendwo hinten. Und wenn er Glück hat, betet noch jemand mit ihm zusammen. Warum machen sie das? Ja, weil in Medina, der Muezzin, betet auch alleine oben. Wenn ihr in Medina seid, hinter dem Imam, ein paar Meter zurück und wenn sie nach rechts, ist extra so ein kleines Dach, ein kleines Gebäude innen drin gebaut worden, ja, dass der Muezzin ist immer oben alleine über den Gebetenden und betet mit anderen Leuten zusammen. Darüber kann man streiten, ob das in Ordnung ist, nicht in Ordnung ist, nicht der Punkt. Auf jeden Fall, was hat das hier in Deutschland zu suchen? Überhaupt nichts. Die machen das dort wahrscheinlich, weil damit nicht der Muezzin gestört wird, damit der Muezzin oben in Ruhe Adhan machen kann. Wallahu a'lam. Wahrscheinlich ist das deren Begründung. Obwohl man auch darüber diskutieren kann. Ja? Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Aber was hat es in Deutschland zu suchen, dass der Muezzin hinten betet? Auf Deutsch gesagt, das ist kein Gemeinschaftsgebet, was er verrichtet. Das ist kein Gemeinschaftsgebet. Die Gemeinschaft ist vorne. Du betest allein. Das ist kein Gemeinschaftsgebet. Das ist eine Katastrophe. Ja? Weil die Gebetsreihen haben die extra, die Ulama gesagt, die Gebetsreihen müssen hintereinander sein und zusammenhängend sein. Also sie haben gesagt, sie bringen dir ein Beispiel und du sollst verstehen, was damit gemeint ist. Sie sagen dir, wenn also ein Fluss zwischen den Gebetsreihen wäre, wäre es kein Gemeinschaftsgebet mehr. Hey, wir haben keinen Fluss, nichts. Trotzdem beten wir woanders. Ja? Also wie gesagt, ist eine Sache, auf die wir hinweisen. Und noch zwei Sachen. Der Adhan darf nicht gemacht werden von einem Fasiq. Der Adhan darf nicht gemacht werden von einem Fasiq, von einem Sünder. Gemeint ist, wer ist ein Fasiq? Ist jemand, der entweder der große Sünden begeht, oder kleine Sünden dauerhaft begeht. Also umgekehrt, Adl ist jemand, wenn er keine großen Sünden begeht und meistens kleinen Sünden aus dem Weg geht. Da hätten wir Personen, wenn Adl auf Arabisch. Adl. Das ist wichtig für die Zeugnisannahme und so. Vor diesen Sachen sind wir weit weg in unseren Ländern überall. Ja? Soweit ich sage jetzt nur, damit wir eines sagen, inshallah, können wir das mal praktizieren. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran, dass wenn ein Fasiq, ein Frevler zu euch kommt mit einer Kunde, dann vergewissert euch. Dann vergewissert euch. Und was macht der Muezzin? Der Muezzin macht Adhan und sagt, die Zeit ist eingetroffen laut Kalender. Das heißt, wir müssen ihm vertrauen können. Insofern sagen wir, wenn jemand große Sünden begeht oder auf dauerhaft kleine Sünden begeht, sagen wir, von diesem machen wollen wir keinen Adhan hören. Die Sache natürlich, die Gelehrten haben gesagt, wenn alle meinetwegen große Sünden begehen, nimmt man den Besten von denen, die da sind. Das ist klar. Ja? Oder wenn alle, weil heutzutage angenommen, wir würden praktizieren, dieses Gesetz so praktizieren, wie es eigentlich vorgesehen ist, ja, dann würden wir bei den Gerichten die meisten Zeugenaussagen von Leuten nicht mehr akzeptieren können. Weil nehmen wir zum Beispiel da eine schöne Sache, und zwar über die sich Alhamdulillah die vier Imame alle einig sind, brauchen wir nicht diskutieren darüber, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, dass man seinen Bart wachsen lässt. Okay? Und offensichtlich ist das eine Sünde, wenn man ihn kürzt oder wegrasiert. Okay? Und ob es eine große oder kleine Sünde ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es eine kleine Sünde ist und du machst sie dauerhaft, führt dazu, dass dein Zeugnis nicht mehr akzeptiert wird. Und wenn wir das machen würden in unseren Ländern, dann würden die Gerichte alle Urlaub haben. Ja? Deswegen haben sie gesagt, wenn alle aber so sind, dann musst du den Besten von denen nehmen, die da sind. Ist so. Okay, dann die letzte Sache, inshallah, weil ich glaube, ich habe die Zeit schon, ich habe mich mal wieder verschätzt, wie beim letzten Mal. Ich dachte, letztes Mal kriegen wir das ganze Kapitel zu Ende. Jetzt, nicht mal heute kriegen wir gerade das zu Ende. Und zwar sagte der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Er sagte, nehmt zwei von euren Männern zu Zeugen. Nehmt zwei von euren Männern zu Zeugen. Und daraus haben manche Fuqaha abgeleitet, wenn jemand Adhan macht, der noch kein Erwachsener ist, kein erwachsener Mann, dann ist sein Adhan gilt nicht. Ja? Es muss also jemand sein, der baligh ist. Baligh. Was ist baligh, was ist erwachsen? Eine von drei oder vier Voraussetzungen, dass man baligh ist. Erste Voraussetzung, nicht Voraussetzung, Astaghfirullah, Anzeichen. Eine von drei Anzeichen. Wenn das eintritt, dann ist die Person baligh. Das heißt, baligh heißt auf Deutsch, oder dass er zur Verantwortung gezwungen wird. Das heißt, er muss jetzt beten, muss alle Pflichten machen, die ein Muslim machen muss. Erste ist, dass er, wenn er einen Samenerguss bekommt, egal ob im Wachzustand oder im Schlafzustand, wenn er das hat, dann ist er schon baligh. Oder er bekommt Schamhaarwuchs, dann ist er baligh. Ist der baligh. Fertig. Eins von den beiden, nicht beide zusammen. Eins von den beiden. Oder drittens, was? Er ist 15 Jahre alt geworden. 15. Jeder, der 15 Jahre alt geworden ist, ist auf jeden Fall baligh. Die meisten Menschen vorher schon. Die meisten Menschen, entweder Samenerguss oder Schamhaarwuchs, kommen vorher. Aber wenn beides nicht kommt, dann spätestens 15 Jahren, fertig, ist er erwachsen. Das gilt, diese drei gelten für Jungs und Mädchen. Mädchen beide. Bei Jungs und Mädchen gilt beides. Aber bei den Mädchen gibt es noch ein viertes Zeichen. Ein Anzeichen, und zwar die Menstruation. Wenn eine Frau Menstruation bekommen hat, frühestens sagt man ab 9 Jahre, dann ist sie schon eine Frau. Dann ist sie eine reife Frau. Kleine Angelegenheit. Nur eine letzte Sache, wenn man zwei Gebete zusammenfasst, dann macht man nur einen Adhan, aber zwei Iqamas. Also, wenn ich mein Dhuhr und Asr Gebet, beides entweder zur Dhuhr Zeit oder zur Asr Zeit verrichte, weil ich zum Beispiel auf einer Reise bin, dann mache ich Adhan und dann mache ich Iqama, bete ich mein Dhuhr Gebet und dann mache ich Iqama, bete ich mein Asr Gebet. Und der Sheikh Shinqita Hafidhullah hat darauf hingewiesen, dass was manche machen falsch ist. Und zwar, wenn sie ihr Dhuhr-Gebet dann verrichtet haben, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, stehen sie sofort auf und machen ihr Asr-Gebet. Ja? Und man soll aber erstmal seine Adhkar sprechen. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salam, minka salam, tabarak ya dajjalika. Und alle Adhkar, die man kennt, ganz normal sprechen, wie immer. Und dann steht man auf, betet man sein Asr-Gebet. Der Grund, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert bei ihm im Hadith, وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا. Er hat keinen Tasbih gemacht zwischen den beiden Gebeten, die er zusammenfasst. Aber mit Tasbih hier sagt er, ist nicht gemeint, das Tasbih, den man spricht nach dem Gebet, sondern im Hadith ist überliefert worden und im Koran, dass Tasbih kommt im Sinne von Salah. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا. Das heißt, er hat zwischen den zwei Gebeten, der zusammenfasst, keine Sunna-Gebete verrichtet. Das ist damit gemeint. Ja. Aber du sagst ganz normal Ayat al-Kursi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, die ganzen Adhkar sagst du ganz normal auf. Ja. Aber وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Koran. Ja. Das auch in Allah hat er gesagt, dass du Tasbih machen sollst, bevor قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ, bevor die Sonne aufgegangen ist. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Das ist das Fajr und das Asr-Gebet. Ja? سَبِّح. Also Tasbih. Gemeint ist im Tasbih hier das Fajr-Gebet. Und das gleiche, der andere Beweis ist, der Hadith, den wir uns vorhin angeschaut haben, wer aus seinem Bett hinaus, aus seinem Haus gereinigt hinausgeht, das heißt, er macht Wudu zu Hause, geht dann zur Moschee, um ein Pflichtgebet zu verrichten. Um ein Pflichtgebet, der Hadith ist Hassan, haben wir vorhin nachgeschaut, ja? Um ein Pflichtgebet zu verrichten, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala die Belohnung zuschreiben, wie jemand, der Hajj gemacht hat. Okay? Und dann sagt er am Ende des Hadithes, und wer rausgeht zur Moschee, um Subhat al-Duha zu verrichten. Subha kommt von diesem Wort Tasbih. Das heißt Subhat al-Duha, das Salat al-Duha, das Duha-Gebet. Ja, was man irgendwann verrichtet zwischen dem Sonnenaufgang und der Mittagszeit, ja, grob gesagt jetzt, ja, der bekommt die Belohnung wie jemand, der einmal Umrah gemacht hat. Das ist eine gewaltige Sache. Der Hadith ist Hassan, Alhamdulillah. Ja, Sahih oder Daif al-Jami' al-Saghir. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass Subha oder Tasbih kann auch bedeuten das Gebet. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.